mal sagen, weil ich den Osten nicht spielen wollte. Das Stück heißt auch Me and My Gun. Kommt auch gar nicht so gut an. Selbstzensur, Rücksichtnahme auf Gefühle oder was? Tut man einen Arsch